so kein Frieden wie ein Taktes, Taktes, Taktes, Taktes, kalt, kalt, kalt, kalt, kalt, kalt, kalt, kalt, kalt, kalt, kalt, kalt, kalt, so kalt wie die Antarktis, kalt, und keiner von ihnen wagt es, das Eis zu zerbrechen, das auf meiner Seele liegt. Ich hänge tief in dem mörderischen Trieb, der mir die Kraft verleiht, das unendliche Leid zu ertragen. Ich beginne mich zu sammeln, sammeln. Die Konzentration steigt, bald ist es dann erreicht, was ich mir die ganze Zeit in meinem vergifteten Geist von ganzem Herzen wünsche. Ihr sollt verbluten, wenn ich ein nach den anderen mit meinem Messer lütsche ab. Steche diese ganze Welt, mit der ich ab. Rechte Futter dich, doch nicht, wenn ich dir den Kopf ab. Setze, schätze, du hast es gemerkt. Geld besitzt für mich kein Wert. Ich will nur, dass ihr alle sterbt. Und werfe eine Münze dem knochigen Fährmann zu. Auf der Liste, der bald stirbt, bist du. Und jede gegnerische Crew zieht ein Lächeln im Gesicht, als ich alles ausrotte. Und jeder kriegt, was er verdient, was er verdient. Wir sind Verdeimer, uns den Menschen nicht zu fühlen. Diese Dämonen, die kannst du nicht belügen. Und in der Küche durchstehen.